Achtung Volkshochschule, Quiz. Vor allem in kulinarischen Angelegenheiten ist die Kenntnis lokaler Sprachüssancen geradezu überlebensnotwendig. Sowohl in vorstädtischen und ländlichen Beiseln, wie kleine Kneipen genannt werden, wie auch in Tschocherln, also kleinen gemütlichen Kaffeehäusern, und ebenso in urbanen, sich kosmopolitisch gebenden Feinkostläden und Gourmet-Tempeln, ist ein gewisses Basiswissen unabdingbar. Obschon vermeintlich österreichische Begriffe durchaus auch in weiten Teilen Deutschlands und der Schweiz verstanden werden. Der Erdapfel zum Beispiel. Den gibt es nämlich in der Schweiz genauso wie im gesamten süddeutschen Raum. Und dass in Österreich kein Mensch weiß, was ein Deutscher mit Kartoffel meint, kann man auch nicht behaupten. Ältere Semester werden sich außerdem noch daran erinnern, dass es neben dem Erdapfel noch Wörter wie Erdbirne und Grundbirne gibt. Das Einzige, was beim Erdapfel wirklich typisch österreichisch ist, ist die Tatsache, dass man ihn hierorts bei hochoffiziellen Angelegenheiten verwenden kann, ohne schief angeschaut zu werden. Während er überall sonst ein Ausdruck der Mundart ist. Oder der Paradeiser. Der Paradeiser ist tatsächlich außerhalb Österreichs unüblich, aber auch in Westösterreich. In Vorarlberg und in Westtirol. Ist das Wort mangels großer Anbaumöglichkeiten nicht wirklich beheimatet. Ist es trotzdem typisch österreichisch? Das Obers. Dieses Milchprodukt, das auch manchmal Kaffee-Obers genannt wird, reicht man in Ostösterreich zum Kaffee. Als Schlagobers kommt es auf die Sachertorte. In anderen Landesteilen aber heißt das Obers, wie in großen Teilen Deutschlands, Rahm, beziehungsweise süßer Rahm. Und die norddeutsche Sahne findet sich ebenfalls schon auf vielen Speisekarten. Es ist also nicht alles immer so eindeutig, wie man meint. Und also auch nicht wirklich dramatisch. An einer deutschen Apfelschorle hat sich noch kein Einheimischer nördlich des Weißwurst-Äquators verkutzt, nur weil er sie nicht als Apfelsaft gespritzt bestellen konnte. Im Folgenden nun ein kleiner Test. Multiple Choice. Eine Topfengulatsche ist? A. Eine süße Käsequarktasche im Fallteig? B. Eine Kärntner Nudelspezialität? Oder C. Abfall aus der Milch- und Käsereiproduktion, welcher zum Beispiel Schweinen als Nahrungsergänzung dient. Eine Beamtenforelle ist A. Volkstümliche Bezeichnung für die von der EU vorgegebene Gewichtsnorm für Fischgerichte. B. Eine gekrümmte Wurst, welche aufgrund ihrer Handlichkeit von Staats-, Landes- und Gemeindebediensteten als Zwischenmahlzeit bevorzugt wird. Oder C. Ein minderwertiges Fischprodukt, welches vor allem in Großküchen zum Einsatz kommt. Ein Beagle ist A. Eine chinesische Eintopfspezialität aus der gleichnamigen Hunderasse. B. Ein von ostjüdischen Einwanderern verbreiteter kleiner Teigimbiss, welcher wahlweise mit Fischfleisch und auch Sahne gereicht wird. Oder C. Der Schenkel oder die Keule von einem Brat- oder Backhuhn. Zu Frage 1. Eine Topfengulatsche ist vorrangig nicht Schweinefutter und auch keine Spezialität aus Kärnten, sondern eine aus Tschechien stammende süße Käsequarktasche im Fallteig. Zu Frage 2. Eine Beamtenforelle hat weder etwas mit der EU-Gesetzgebung zu tun, noch ist sie ein Tier, das in Großküchen zu finden ist, sondern sie ist eine gewöhnliche, jedoch äußerst schmackhafte Knackwurst. Und zu Frage 3. Ein Beagle ist kein toter Hund, der von Austrochinesen zu Eintopf verarbeitet wird und auch keine jiddische Spezialität aus Altösterreich, sondern der Schenkel oder die Keule von einem Brat- oder Backhuhn.